Albert Pastor kommt nach Hause von Dashiell Hammett. Regie Hartmut Kirster. Wie geht's, Kleiner? Ich stehe auf, um ihm die Hand zu geben. Na? Wie geht's, Lefty? Alles okay? Alles okay. Ich sehe, er hat ein Pfeilchen, ein blaues Auge. Vielleicht eine Woche alt. Und etwas neue Haut wächst neben seinem Kinn. Ich bin zu höflich, um auf sowas zu starren. Und lenke ab. Na, wie hast du denn deine alte Heimatstadt gefunden? Ich habe einfach hinter dem Eisenbahndepot nachgesehen. Und da war sie. Sag mal, Kleiner. Hast du was in der Schublade? Scotch? Ist kein guter Scotch. Lefty sagt das, weil er nicht möchte, dass jemand denkt, er könnte mit dem Stoff, der in diesem Land hergestellt wurde, reingelegt werden. Aber er trinkt ihn so, dass die Gefühle des Menschen, der ihn wo auch immer zusammengebraut haben mag, würde er Lefty dabei beobachten, nicht verletzt würden. Kleider. Ich muss dir sagen, das war eine klasse Reise. Dieser Großstadtkram hier in Frisco ist okay. Aber wenn du in den Ort zurückkommst, wo du geboren wurdest, und zu den Jungs, mit denen du rumgerannt bist, und zu deiner Familie. Hör mal, Kleiner. Ich habe einen Bruder, der ist noch keine 18. Den solltest du mal sehen. Stark wie ich, bis aufs Gewicht. Ein paar Zentimeter größer. Und der schlägt vielleicht ein Händchen. Wenn wir morgens unten im Keller die Handschuhe anziehen. Was für ein Kerlchen, Kleiner. Selbst wenn ich in Form wäre, hätte ich Mühe, ihn zu halten. Den solltest du mal sehen, Kleiner. Gern. Ich denke, jetzt wäre der richtige Moment, auf die Dinge in Lefties Gesicht zu sprechen zu kommen. Deshalb springe ich drauf an. Warum bringst du ihn nicht mal mit? Jeder Junge, der so knapp deine Nase verfehlt, sollte... Das ist nicht von ihm. Das ist... Lefty lacht. Und berührt mit einer Hand das Auge, das in weniger gutem Zustand ist als das andere. Dann holt er ein Schmuckkästchen aus seiner Jackentasche und reicht es mir. Sieh dir das mal an. Eine Uhr mit Kette. Sieht aus wie Platin. Lies, was draufsteht. Für Albert Pastor. Ja, das bin ich. Mit Dank von den Mitgliedern der Schutzvereinigung der Lebensmittelhändler. Schutzvereinigung der Lebensmittelhändler? Das klingt ja wie eine Erpressung. Mhm. Nenn mich ein Lügner, wenn du willst. Aber da, in meiner Heimatstadt, diesem kleinen Städtchen mit noch nicht mal einer 250.000 Menschen, aber verstehe mich richtig, trotzdem ein klasse Städtchen, da gibt's vielleicht Gangster. Ich würde Lefty nie einen Lügner nennen, selbst wenn ich der Meinung wäre, er ist einer. Denn Lefty wäre Weltmeister im Schwergewicht geworden, hätte er den Ring nicht verlassen. Und hätte es nicht Regeln gegeben, an die man sich im Ring zu halten hat. Und hätte er nicht damals schon dieses Temperament gehabt, das ihn unausgesetzt vergessen ließ, dass es diese Regeln gibt, nach denen man kämpfen muss. Deshalb sage ich zu Lefty. Ist das so in deinem Städtchen? Ja, das ist wirklich so. Großstadtkram auch da. Ist das nicht ein Witz? Und beim Alten werden zusammen mit allen anderen die Daumenschrauben angesetzt. Dein Alter ist ein Lebensmittelhändler? Und er wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Und das ist der wahre Grund, warum er mit meiner Boxkarriere nichts anfangen konnte. Aber das ist jetzt okay. Jetzt, wo ich mich aus der Arena zurückgezogen habe. Er ist ein prima alter Knabe, wenn man alt genug ist, ihn zu begreifen. Und wir kommen gut miteinander aus. Ich habe ihm eine Limousine geschenkt. Du solltest mal sehen, was er für ein Theater drum macht. Du würdest denken, es wäre ein Düsenberg. Und? War es einer? Nein. Aber du würdest denken, es wäre ein Rolls. Tja. Also. Ich bin ein paar Tage dort. Da erzählt er von diesen Dreckskerlen, die die Lebensmittelhändler in der ganzen Stadt unter Druck setzen. Du verstehst, die einfach sagen, tritt der Schutzvereinigung bei, sonst... Und auf das sonst lassen sich nicht viele ein. Es scheint, der Lebensmittelhandel läuft von alleine überhaupt nicht sehr gut. Und das Schutzgeld, das sie an diese Dreckskerle zahlen, hilft kein Stück. Der Alte ist irgendwie beunruhigt. Noch einen Schluck? Sicher. Hör zu, was ich mache. Ich sage zu meinem Alten kein Wort, sondern gehe alleine weg und denke ein bisschen nach. Und ich denke, wie wär's, wenn ich diesen Typen mal einen Besuch mache und sie frage, ob sie auf die Vernunft hören wollen oder ob ich mich mal mit ihnen befassen soll? Ich kann nichts Falsches an dieser Idee finden. Du? Mann, Lefty, kann ich auch nicht. Tja, ich auch nicht. Ja, und ich mache den Besuch und sie meinen, sie möchten nicht auf die Vernunft hören. Es sind zwei von denen im Büro von der Schutzvereinigung, als ich da ankomme. Ungefähr, was ich erwartet hatte. Sie kennen die Worte, aber sie kriegen die Bewegungen noch nicht richtig hin. Nach einer Weile kommt noch ein Dritter dazu, aber ich bin mittlerweile gut in Fahrt und von ein paar von den Möbeln haben sich nette handliche Stücke gelöst. Ich komme fabelhaft zurecht. Und der Alte... Und ein paar von den anderen tun sich zusammen und kaufen mir diesen Wecker hier. Von einem Teil der Gebühren, die sie im nächsten Monat hätten zahlen müssen. Wenn es noch eine Schutzgebühr gegeben hätte. Er legt die Uhr samt Kette in die Schachtel zurück und steckt sie wieder vorsichtig in die Tasche. Das war ein Ding, was? Und wie steht's mit dem Piepen von deinem Vater? Ich nehme den Umschlag mit dem Geld aus der Schublade. Hier ist dein Anteil. Bloß die Kohle von Caress ist nicht drin. Na, du weißt schon, dieser kleine fette Kerl drüben von der Third Avenue. Ich kenne ihn. Was ist mit ihm? Er sagt, er hat für seinen Schutz so viel bezahlt, dass er nichts mehr hat, was beschützt werden muss. Er will die Unterstützung nicht mehr in Anspruch nehmen. Ach. Das ist die Art, wie diese Typen meinen, sich aufführen zu dürfen. Kaum, dass ich die Stadt einmal verlassen habe. Lefty stand auf, nahm noch einen Schluck von dem überhaupt nicht guten Scotch und knüpfte sich die Weste zu. Naja, ich mache dem Kerl mal einen Besuch und frage ihn, ob er auf die Vernunft hören will oder ob ich mich mal mit ihm befassen muss. Ciao, Kleiner. Thank you.

Sagen Sie mal, Farr, ich habe falsche Abdrücke schon früher gesehen, aber noch nie so gute. Wie um Himmels Willen haben Sie die nur gemacht? Diese wissenschaftlichen Typen sind schon ulkig. Da blickte dieser Farr als Helfershelfer einer netten langen Knaststrafe entgegen. Und trotzdem fing er mit einem Mal an zu strahlen und antwortete mit einer Stimme, die vor Stolz fast platzte. Ganz einfach geht das. Ich besorgte mir jemanden, von dem ich wusste, dass seine Fingerabdrücke in keinem Polizeiregister waren. Ich wollte da keine Panne riskieren. Nahm seine Abdrücke und übertrug sie im üblichen Belichtungsverfahren auf eine Kupferplatte, wobei ich die Konturen ziemlich tief in das Metall ätzte. Dann überzog ich Kleins Finger mit Gelatine, nur so viel, um alle Hautreliefs abzudecken, und drückte sie gegen die Platten. Auf diese Weise bekam ich fast alles bis zur letzten Pore drauf. Als ich 10 Minuten später das Büro verließ, saßen Farr und Fels immer noch Knie an Knie da und quasselten aufeinander ein, wie das nur zwei Leute können, die über dasselbe Thema völlig ausrasten. Nachtschatten von Dashiell Hammett. Regie Otto Düben. Ein brandneuer Buick, Baujahr 1933, stand mit ausgeschalteten Scheinwerfern am Straßenrand, gleich oberhalb der Piney Falls Brücke. Als ich daran vorbeifuhr, streckte ein Mädchen den Kopf heraus und gestikulierte. Ich trat auf die Bremse. Dann setzte ich zurück. Ihre Stimme war drängend, aber es lag nicht genügend Aufgeregtheit darin, um sie scharf oder schrill klingen zu lassen. Hey, Mann! Inzwischen war ein Mann aus der Limousine gestiegen. Es war gerade so hell, dass ich sehen konnte, dass er jung und ziemlich groß war. Er bewegte eine Hand in die Richtung, in die ich gefahren war. Fahr weiter, Kumpel! Würden Sie mich bitte in die Stadt fahren? Natürlich! Hau ab, du! Ich stieg aus meinem Wagen. Der Mann auf der Straße war schon losgestürzt, als plötzlich die Stimme eines anderen Mannes aus der Limousine zu hören war. Eine warnende Stimme. Sagte Tony, es ist Jack Bai. Oh. Die Tür der Limousine schwang auf und das Mädchen sprang heraus. Als Tony sah, dass das Mädchen auf meinen Wagen zulief, wurde er ziemlich aufgeregt. Hör mal, du kannst nicht in die Stadt fahren mit so einem. Sie saß inzwischen in meinem Roadster. Stinker! Ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass du... Ich versetzte ihm einen Schlag. Dass ich ihn zu Boden schlug, war schon Glück. Ich traf ihn zwar hart, aber ich glaubte, er hätte auch wieder aufstehen können, wenn er gewollt hätte. Ich ging zu dem anderen Burschen, der noch in der Limousine saß. Mit Ihnen alles in Ordnung? Er kommt schon klar. Ich kümmere mich um ihn. Der Bursche hatte sich tief in die Polster gedrückt, sodass ich ihn nicht erkennen konnte. Ich ging zu meinem Wagen zurück und setzte mich neben das Mädchen. Der Regen, vor dem ich die Stadt eigentlich noch hatte erreichen wollen, setzte ein. Ein Coupé mit einem Mann und einer Frau drin fuhr in unsere Richtung an uns vorbei. Wir folgten ihm über die Brücke. Das ist furchtbar nett von Ihnen. Ich war da eben zwar nicht in Gefahr, aber es war ekelhaft. Sie sind nie gefährlich, aber Sie sind immer ekelhaft. Sie kennen Sie? Nein. Aber die kannten Sie. Tony Forrest und Fred Barnes. Die hatten Angst vor Ihnen. Ich bin ja auch ein verwegener Typ, oder? Aber auch ziemlich nett heute Abend. Allein wäre ich mit keinem von den beiden losgegangen, aber ich dachte, mit zwei? Sie schlug ihren Mantelkragen hoch. Es regnet rein. Ich hielt den Roadster an und suchte nach der Abdeckung, die auf ihrer Seite an den Wagen gehörte. Sie heißen also Jack By. Und Sie Helen Warner. Woher wissen Sie das? Ich habe Sie schon hier und da gesehen. Wussten Sie, dass ich es war, als ich Sie rief? Ja. Es war dumm von mir, einfach so mit denen wegzufahren. Sie zittern ja. Es ist kalt. Leider ist mein Flachmann leer. Inzwischen waren wir ins westliche Ende der Hellman Avenue eingebogen. Es war 10:04 auf der Uhr vor dem Juweliergeschäft an der Ecke. Ein Polizist in einem schwarzen Gummimantel lehnte an der Uhr. Ich wusste nicht genug über Parfums, um den Namen von ihrem zu erkennen. Es duftete stark und gut. Mir ist kalt. Können wir nicht irgendwo halten und was trinken? Möchten Sie das wirklich? Meine Stimme muss sie verwirrt haben. Rasch drehte sie ihren Kopf zu mir herum und blickte mich in dem schwachen Licht forschend an. Ja, gern. Wenn Sie es nicht eilig haben? Nein, habe ich nicht. Wir könnten ins Max gehen. Es ist nur 3 oder 4 Blocks von hier. Aber es ist ein Niggerladen. Ich verlange nur, dass ich nicht vergiftet werde. Bestimmt nicht. Aber sind Sie sicher, dass Sie wirklich da rein wollen? Natürlich. Mir ist kalt. Sie übertrieb ihr Zittern. Und es ist noch früh. Toots Mac öffnete seine Tür für uns. Guten Abend, Madam. Guten Abend, Sir. Hallo, Toots. Wie geht's dir heute Abend? Ich erkannte an der Höflichkeit, mit der Toots seinen runden, kahlen Kopf neigte, dass ihm lieber gewesen wäre, wir wären woanders hingegangen. Aber mich interessierte nicht besonders, wie er darüber dachte. Hallo, Toots. Es waren nur wenige Gäste in dem Laden. Wir gingen zu dem Tisch in der Ecke, die am weitesten vom Klavier weg war. Plötzlich starrte sie mich an. Und ihre Augen wurden sehr groß und sehr rund. Ich dachte, Sie konnten mich im Wagen sehen. Wo haben Sie denn diese Narbe her? Die? Ich legte die Hand an meine Wange. Ein Streit vor ein paar Jahren. Sie sollten mal die auf meiner Brust sehen. Wir müssen irgendwann mal zusammen schwimmen gehen. Bitte setzen Sie sich und lassen Sie mich nicht so lange auf meinen Drink warten. Sind Sie sicher, dass Sie... Ich will einen Drink. Ich will einen Drink, ich will einen Drink. Ihr Mund war klein, mit vollen Lippen. Und er bog sich nach oben, ohne breiter zu werden, wenn sie lächelte. Wir bestellten Drinks, wir redeten zu schnell. Wir machten Witze und wir lachten zu bereitwillig über sie. Wir stellten Fragen. Eine war die nach dem Namen ihres Parfums. Den Antworten schenken wir zu viel oder gar keine Beachtung. Toots sah niedergeschlagen hinter seiner Bar hervor und zu uns herüber, wenn er meinte, wir guckten nicht hin. Das war alles ziemlich grässlich. Ich will noch einen Drink. Wir nahmen noch einen. Na, dann ziehen wir mal weiter. Sie hatte offensichtlich nichts dagegen. Die Spitzen ihres hellblonden Haars lockten sich hinten über den Rand ihres Hutes nach oben. Ich musste das jetzt elegant beenden. Hören Sie zu. Um die Ecke ist ein Taxistand. Es macht Ihnen doch nichts aus, wenn ich Sie nicht nach Hause bringe. Es macht mir was aus. Bitte. Aber... Die Straße war schlecht beleuchtet. Ihr Gesicht war wie das eines Kindes. Sie nahm die Hand von meinem Arm. Aber wenn Sie lieber... Ich glaube, ja. Ich mag Sie. Jack, bye. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass Sie... Oh, ist schon gut. Wir gaben uns die Hand. Ich ging zurück in die Flüsterkneipe. Toots stand noch hinter der Bar. Er kam zu mir herüber. Ich weiß, ich weiß. Tut mir leid. Du solltest es dir selbst auch nicht antun. Das hier ist ein Niggerladen, mein Junge. Und wenn der alte Richter Warner Spitz kriegt, dass seine Tochter mit dir in der Gegend rumzieht und hier reingeht, dann kann es für uns beide sehr unangenehm werden. Ich mag dich, mein Junge. Aber du darfst nicht vergessen, Ganz egal, wie hell deine Haut auch ist oder auf wie viele Colleges du gegangen bist, du bist trotzdem Nigger. Tja, was meinst du denn, was ich sein möchte? Ein Chinese? Amerikanische Geschichten. Aus Studio 13 hörten Sie unter diesem Titel heute drei Stories von Dashiell Hammett. Die Übersetzung aus dem Amerikanischen besorgte Benjamin Schwarz. Die Hörspielfassungen stammen von Klaus Schmitz. Die Rollen und ihre Sprecher in Albert Pastor kommt nach Hause waren Lefty, Eberhard Feig, Erzähler Peter Fricke, Regie führte Hartmut Kirste. In Glitschige Finger sprachen Detektiv Horst Bollmann, Frederick Grover, Reinhard von Stolzmann, Marty O'Hara, Manfred Mayhöfer, Joseph Klein, Klaus Beusen, George Farr, Christoph Hofrichter. Sowie Fritz C. Siebeck, Peter Rühring, Dirk Plönissen, Ernst Konarek, Joachim Jung und Anke Zillig. Regie führte Otto Düben. In Nachtschatten hörten Sie Dirk Plönissen als Jack Bai, Anna Magdalena Fitzi als Helen Warner, Helmut Stange als Toots Mac sowie Mark Rosenberg und Nikolaus Schlieper. Regie führte Otto Düben. Für Ton und Technik in diesen Produktionen des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart waren Karl-Heinz Stoll, Waltraud Gruber, Walter Joost und Beate Müller zuständig. Redaktion Eckehard Skorupa.